Zweitens, Kosten. In einem zentralen System vertrauen alle Teilnehmer der zentralen Partei. Diese muss mehr oder weniger Energie dafür aufbringen, dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten. In einem dezentralen System hingegen muss ein Dateneintrag immer etwas kosten. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass die Information unveränderlich bleibt. Würde es größeren Profit bringen, auf der Blockchain abgespeicherte Informationen zu verändern, käme immer irgendwann der Punkt, an dem dies von einem Teilnehmer auch ausgenutzt wird. Die Kosten einer Blockchain können, wie bereits erwähnt, auf vielfältige Weisen entstehen. Entweder handelt es sich um direkte Transaktionsgebühren oder um indirekte Kosten wie Inflation, verrichtete Arbeit, hinterlegtes Geld und so weiter. Sollte ein dezentrales System behaupten, es wären keine Kosten für den Konsensus notwendig, so kann dies nur Folgendes bedeuten. Entweder ist das System in Wirklichkeit nicht dezentral, sondern zentral, oder das Marketing macht keine korrekten Angaben, oder das System ist eine Abzocke, weil es ohne weiteres gehackt werden könnte. Gerade dieser Kostenpunkt wird immer wieder falsch verstanden. Menschen glauben, dass ein dezentrales System günstiger wäre als ein zentrales. Doch das Gegenteil ist der Fall. Umso wichtiger ist es, sich die Frage zu stellen, ob die zwangsläufig erhöhten Kosten bei einer dezentralen Lösung in Kauf genommen werden wollen. Nur weil zentrale Systeme bisher meist durchaus Gebühren für einen Service verlangen konnten, heißt das nicht, dass sie dies immer weiter tun werden. Theoretisch kann ein zentrales System die Kosten fast auf Null senken. In einem dezentralen System geht das nicht so einfach. Und die zwangsläufig existenten Kosten müssen irgendwie von irgendjemandem bezahlt werden. Wären sie bei Null, könnte man den Konsensus auch wieder kostenlos ändern. Und dies bringt uns zum nächsten Nachteil, nämlich der Ressourcenverschwendung.